Hey, Günni. Hörst du nicht die Stimmen? Hörst du nicht die Stimmen? Hörst du nicht die Stimmen, das Gläser klirren? Siehst du nicht dort drin, fette Stimmen fliegen schwimmen? Hey, sie lassen doch für uns eine Kugel von der Tischkante fallen. Wenn sie uns reinlassen, siehst du nicht die Blumen? Riechst du nicht den Sauerbraten, wie er dampft und das Rot-Blau-Braun? Hörst du nicht die fetten Menschen feiern und wie sie schallen, die schallen mal? Riechst du nicht das Harz? Riechst du nicht das Harz von dem schwarzen Afghanen? Treibt dir nicht der Sprit aus dem Alkoholfahren? Dir die Tränen in die Augen, du kannst mir wohl glauben. Doch das Beste ist, schau mal, wie sie die Austern aussaugen, wie sie unterm Tisch den Mädchen die Unschuld rauchen. Schmeckst du nicht die saftigen Feigen von den Überreifen? Blumenmädchen, die ihre Beine am Bräutigam reiben. Schmecken diese Feigen nicht wie sonnenreife Trauben? Hey, Günni, für uns beide gibt es hier und heute reiche Beute. Lasst uns rein, ihr guten Leute. So, Günni. Hoch. Hoch. Lebe das Brautpaar. Hoch. Dreimal. Hoch. Hoch. Hoch. Hoch. Hoch. Hoch. Lebe das Brautpaar. Dreimal. Hoch. Hoch. Hoch. Hoch. Hoch. Wir werden das Fest euch verbessern, euren Wein austrinke, nicht verwässern bloß. Wir werden euch gute Stimmung machen, garantiert, wir werden lachen los. Lasst uns rein mit Lachgarantie, wir beide lassen es krachen. Wir werden Späße machen so. Wir wollen mit euch Sauflieder singen, komm, macht die Tür auf, lasst die Gläser klingen, stoßen. Mit uns an aus eurer Mütter Schoß wollen wir Rotwein saufen, nein, wir wollen nicht raufen. Wir wollen nur was rauchen und was trinken, wir wollen bloß im Rausch versinken. Heute war meine Gratulation, da hast du dir eine geile Braut geangelt. Naja, ich meine, es hätte ja auch noch schlimmer kommen können. Echt. Hey, Günni, hörst du nicht die Stimmen? Hörst du nicht die Stimmen? Hörst du nicht die Stimmen und das Gläser klirren? Siehst du nicht dort drin, fette Stunden fliegen schwimmen? Hey, sie lassen doch für uns einen Kuchen von der Tischkante fallen. Wenn sie uns reinlassen, siehst du nicht die Blumen? Riechst du nicht den Sauerbraten, wie er dampft und das Rot-Blau-Braun? Hörst du nicht die fetten Menschen feiern und wie sie schallen, die schallen? Riechst du nicht das Harz? Riechst du nicht das Harz von dem schwarzen Afghan? Treibt dir nicht der Sprit aus dem Alkoholfahren? Dir die Tränen in die Augen, du kannst mir wohl glauben. Doch das Beste ist, schau mal, wie sie die Austern aussaugen, wie sie unterm Tisch den Mädchen in die Unschuld rauchen. Schmeckst du nicht die saftigen Feigen von den Überreifen? Blumenmädchen, die ihre Beine am Bräutigam reiben. Schmecken diese Feigen nicht wie sonnenreife Trauben? Hey, Günni, für uns beide gibt es hier und heute reiche Beute. Lasst uns rein, ihr guten Leute. So, Günni. Hoch. Hoch. Lebe das Brautpaar. Hoch. Dreimal. Hoch. Hoch. Hoch. Hoch. Hoch. Hoch. Lebe das Brautpaar. Dreimal. Hoch. Hoch. Hoch. Hoch. Wir werden das Fest euch verbessern, euren Wein austrinken, nicht verwässern bloß. Wir werden euch gute Stimmung machen, garantiert, ihr werdet lachen los. Lasst uns rein mit Lachgarantie, wir beide lassen es krachen. Wir werden Späße machen so. Wir wollen mit uns saufen und singen. Komm, mach die Tür auf, lass die Gläser klingen, stoß. Mit uns an und auf den Schoß wollen wir Rotwein saufen. Nein, wir wollen nicht wir wollen was allerbesten Wein. So möchte ich auch der Papst gern sein. Doch halt, er ist ein armer Weg. Ein nacktes Mädchen küsst ihn nie. Er schläft in seinem Bett allein. Nein, nein, nein, nein, wo möchte doch der Papst nicht sein.